بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إنا من الله des Alabamas Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet, und wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet, und wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, für die Geschwister, die heute zum ersten Mal dabei sind, wir setzen unseren Unterricht fort, den wir letzte Woche begonnen haben. Und zwar geht es um die Al-Fiqh. Wir möchten heute zwei Themen maximal durcharbeiten. Das einmal ist die Regelung über das Verrichten der Notdurft, nachdem wir beim letzten Mal über die Wasserarten gesprochen haben und über die Behälter, in denen Wasser und anderes aufbewahrt wird, möchten wir uns heute inshallah ta'ala über die Regelung über das Verrichten der Notdurft unterhalten und danach, wenn Zeit übrig bleiben sollte, über die Fitra-Handlungen des Muslims. Unsere Religion, alhamdulillah, ist eine vollkommene Religion. Und die Vollkommenheit der islamischen Religion zeigt sich darin unter anderem, dass sie für jeden Aspekt des Lebens etwas für dich offenbart hat, nachdem du dich orientieren kannst, wodurch du deine Hasanat vermehren kannst. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht etwas vorgegeben hätte in Bezug auf das Wasser und wie du dich reinigst und wie du deine Notdurft verrichtest, dann hättest du vielleicht in diesem Bereich im weitesten Sinne könntest du machen, was du willst, aber dann wäre eben auch die Belohnung dementsprechend geringer. Deswegen Alhamdulillah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über ihn überliefert worden ist, wie er sich auch bei der Notdurft verhalten hat, was er gesagt hat, wenn er den Abort betreten hat und so weiter und so fort. Deswegen, liebe Geschwister, das Kapitel, was wir jetzt heute behandeln möchten, teilen wir in drei Teile. Der erste Teil ist die Handlungen gemäß der Sunna. Und wenn wir den Begriff Sunna verwenden, dann bedeutet das nicht immer das Gleiche, sondern der Begriff Sunna im weitesten Sinne bedeutet, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu machen pflegte, alaihi wasallam, oder zu sagen pflegte. Aber der Begriff Sunna kann natürlich auch bedeuten im spezifischen Sinne, was eine Handlung, für die man belohnt wird, wenn man sie tut, und für die man nicht zur Rechenschaft gezogen wird, wenn man sie unterlässt. Wir meinen jetzt mit dem Begriff der Sunna, dass das zur Handhabung des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört. Und wenn wir über die Verrichtung der Notdurft sprechen, teilen wir das, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist, in drei Teile. Der erste Teil ist, was er gemacht hat bevor der Notdurft. Das zweite ist während der Notdurft, die Anstandsregelungen. Und das dritte ist alles, was nach der Notdurft geschieht. Und genau in dieser chronologischen Reihenfolge versuchen wir auch, inshallah ta'ala, die verschiedenen Sunna-Handlungen durchzugehen. Zunächst einmal vor Beginn der Notdurft. Vor Beginn der Notdurft betritt man den Abort. Und der Abort, den man betritt, er ist von zweierlei Art. Entweder ist es das heißt die Stelle, wo man sein Geschäft verrichtet. Diese Stelle ist entweder in einem geschlossenen Raum oder im Freien. Also zum Beispiel, wie heutzutage meistens ist es im geschlossenen Raum, in der bekannten Toilette, im Haushalt. Früher war es aber nicht die Norm. Früher war es teilweise so, dass die Leute aus dem Dorf oder aus der Stadt rausgegangen sind, in die Wüste, um ihr Geschäft zu verrichten, und dann wieder zurückgekehrt sind. Und wir unterscheiden, in Bezug auf diese zwei Stellen, das heißt, entweder verrichtet man sein Geschäft im Freien oder man verrichtet es in einem geschlossenen Raum, wie die heutigen Toilettenkabinen und ähnliche, hinsichtlich folgendem. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er den Abort betreten hat, hat er ein Bittgebet gesprochen. Und dieses Bittgebet über den Propheten sallallahu alaihi wasallam stellt sich nämlich die Frage, wann man genau dieses sprechen sollte. Sollte man eine Toilette betreten, einen Raum betreten, dann ist die entscheidende Stelle die Türschwelle. Die Türschwelle, dass man dort dann beim Betreten Gebäudes, dieses Raumes, sagt man Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Und das bedeutet sinngemäß übersetzt im Namen Allahs, ich suche Zuflucht bei dir vor den männlichen und weiblichen Satanen. Und es gibt zwei Versionen zu diesem edlen Hadith. Einmal heißt es, heißt es auf Arabisch Al-Khubth mit einer Sukun auf dem Ba. Und das bedeutet entweder das Übel, Al-Khubth ist das Übel, oder es bedeutet die männlichen Satane. Okay? Und wenn wir sagen, es ist das Übel, dann ist Al-Khaba'ith alles andere Übles, alles andere Üble. Das heißt, als würdest du sagen, ich suche Zuflucht vor dem, als würdest du sagen, ich suche Zuflucht vor dem Übel und vor den üblen Dingen. Al-Khubth und Al-Khaba'ith. Und nach der zweiten Version ist Khubth, das ist die männlichen Satane, auch wenn es sukuniert ist, das Ba. Denn auch im Koran al-Karim gibt es, das ist eine sprachliche Angelegenheit, aber der Einfachheit halber in der arabischen Sprache manchmal sukuniert man einen Buchstaben, weil eine zusätzliche Dhamma schwierig auszusprechen ist. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Im Koran al-Karim kommt das Wort Rusulana vor. Rusulana. Und wenn man hier auf dem Sin ist ja eine Dhamma drauf. Okay? Und nach manchen Lesarten, manchen arabischen Dialekten hat man einfach dieses Sin sukuniert und sagt Ruslana. Ja? Warum? Weil das dann einfacher auszusprechen ist. Und das ist eine der beiden Versionen dieses Hadithes. Die andere Version des Hadithes ist es, dass das Ba eine Dhamma trägt. Das heißt Al-Khubuthi wal-Khaba'ith. Das bedeutet, ich suche Zuflucht bei den männlichen und vor den männlichen und vor den weiblichen Satan. Das heißt, diese beiden Versionen gibt es, die eine stimmt mit der anderen Version überein und die andere würde eine zusätzliche Bedeutung hergeben. Und beides kann man sagen und beides ist auch überliefert worden über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und das sagt man, wie gesagt, bei der Türschwelle. Das heißt, kurz bevor man die Türschwelle überschreitet, spricht man dieses Bittgebet und bekommt dadurch inshallah ta'ala Hasanat. Und die zweite Situation ist, wenn man sich im Freien befindet. Wenn man sich im Freien befindet, stellt sich die Frage, es gibt keine Türschwelle. Wie soll man sich da also dann verhalten? Dort sagen wir, macht man dieses Bittgebet, sobald man seinen Notdurft, sobald man sich entblößen möchte. Sobald man sich entblößen möchte. Und ihr wisst ja, wir haben ja gesagt, unsere Vorgehensweise ist es, dass wir hier versuchen, eine Ansicht darzustellen und den dazugehörigen Beweis zu erwähnen. Und der dazugehörige Beweis ist, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu über den Propheten sallallahu alaihi wasallam folgende Überlieferung uns mitgeteilt hat. Und zwar sagt er auf Arabisch, ich sage erstmal Hadith, damit wir auch den Wortlaut hören, sagt er, Satru ma bayna a'yuni al-jinni wa awrati bani Adam, idha dakhala ahadukum al-khala'a an yaqula bismillah. Das heißt, die Scheidewand zwischen den Augen der Jinn und den Schamteilen der Menschen, wenn sie zum Abort gehen, ist Bismillah zu sagen, im Namen Allahs zu sagen. Das heißt, sobald der Muslim dieses Wort sagt, dieses Wort spricht, haben die Jinn nicht die Möglichkeit, deine Aura zu sehen. Und das zeigt, dass der Sinn dieses Bittgebetes ist was? Ist, dass du eben, dass die Aura nicht gesehen wird. Und wann ist das eben der Fall? Naja, bevor man sich entblößt. Deswegen ist das die entscheidende Stelle, bevor man sich entblößt und nicht etwa zum Beispiel, bevor man sein Geschäft verrichtet oder bis man zum Beispiel zur Stelle kommt, an der man sein Geschäft verrichten möchte. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten. Ebenfalls ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man sich weit entfernt, bis man alleine ist, und am besten, dass man auch gar nicht gesehen wird. Das heißt, dass man sich hinter eine Wand stellt oder hinter einen Baum stellt, wenn man im Freien ist. Und heutzutage, dass man natürlich die Kabine, die Tür schließt und auch möglichst abschließt, damit auch niemand hineinkommt. Und der Beweis dafür ist, dass Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu berichtet, Er sagte, خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. Wir sind mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam auf Reise gewesen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat seine Notdurft erst dann verrichtet, wenn er nicht mehr gesehen werden konnte. Und der Prophet alaihi salatu wasalam war zweifellos derjenige, der am meisten Haya hatte, das heißt Schamgefühl hatte. Und das heißt also, seine Art, wie er es zu machen pflegte, ist die Art der Vollkommenheit. Ist die Art der Vollkommenheit. Und wir möchten jetzt, wenn wir das gesagt haben, möchten wir wissen, ja, was ist denn das Mindeste, was man tun muss? Denn er hat es ja auf vollkommene Art und Weise vorgemacht, dass man ihm sozusagen gar nicht sehen konnte. Das Wort Yatarayyab kommt vom arabischen Wort Raib. Raib ist das Verborgene, beziehungsweise alles, was man nicht sehen kann, bis er selbst also verborgen war, ist es wortwörtlich. Und die Gelehrten sagen, die Pflicht, das heißt Wajib, ist, dass die Aura nicht gesehen werden kann. Dass die Aura des Menschen, der sein Notdurft verrichtet, nicht gesehen werden kann. Das ist der Mindestteil, den man machen muss. Ansonsten ist es noch besser, wenn man gar nicht gesehen werden kann. Und deswegen, Alhamdulillah, das ist auch heutzutage normalerweise der Fall, wenn die Leute in die, Toilettenkabinen gehen und Ähnliches. Das ist so viel zu den Sunna-Handlungen, die bevor dem Betreten des Aborts umzusetzen sind. Der zweite Teil, haben wir gesagt, ist, während man seine Notdurft verrichtet. Während man seine Notdurft verrichtet, erstens einmal darf man seine Notdurft sowohl im Stehen als auch im Sitzen verrichten, denn wir kennen keine Überlieferung, keine authentische Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er es verboten hätte, im Stehen seine Notdurft zu verrichten. Und deswegen sagt Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala in Fath al-Bari, es gibt keine authentische Überlieferung, die dies verbietet. Im Gegensatz dazu berichtet uns sogar Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu, dass er sagte, أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. Das heißt, der Prophet صلى الله عليه وسلم kam einmal zum Abfallort eines Volkes und urinierte im Stehen. Dann verlangte er nach Wasser und ich brachte es ihm und er vollzog den Wudu. Insofern ist weder also überliefert worden, dass es verboten ist, dass es verboten ist, sondern im Gegenteil ist überliefert worden, dass er es selbst sogar gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen haben wir damit kein Problem. Außer, dass natürlich das Sitzen besser ist, in der Hinsicht, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das regelmäßig zu machen pflegte. Das ist der eine Punkt. Zweitens, und darauf weist der Hadith von Aisha, radiallahu anha, hin, wo sie sich wehrt gegen diese Aussage, dass man im Stehen auch urinieren darf. Sie sagte sinngemäß, wer euch erzählt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Stehen sein Geschäft verrichten pflegte, dem glaubt nicht. Er hat immer im Sitzen das gemacht. Und gemeint ist hier die Regelmäßigkeit, und das stimmt auch. Deswegen die Regelmäßigkeit, dass man es im Sitzen macht. Und der zweite Grund dafür ist auch, liebe Geschwister, dass man im Sitzen besser geschützt ist vor der Unreinheit, vor der Najasa. Und das ist ein Grund genug, dass man es versucht im Sitzen zu machen, sofern natürlich die Toilette auch sauber ist. Denn wenn die Toilette dreckig ist und man Angst hat, eben schmutzig zu werden, dadurch, dass man sich darauf hinsetzt und man nicht die Möglichkeit hat, das zu reinigen, dann natürlich ist es besser, dass man steht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, تَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ. Achtet darauf, dass der Urin euch nicht trifft, denn die meisten Grabesbewohner werden deswegen bestraft. Möge Allah uns davor bewahren. Ebenso, was es zu achten gilt, während man seine Notdurft verrichtet, ist es, dass man sich nicht in Richtung der Qibla wendet. Es ist sogar haram, dass man sich in Richtung der Qibla wendet, während man seine Notdurft verrichtet. Weder also und das gilt nicht nur für die Vorderseite, das heißt, dass du dich mit der Brust in Richtung Qibla wendest, sondern auch für deine Rückenseite. Weder mit der Vorderseite noch mit der Rückenseite darf man sich in Richtung Qibla wenden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. Das heißt, wendet euch, während ihr eure Notdurft, die kleine als auch die große, während ihr eure Notdurft verrichtet, weder in Richtung Qibla, die Gebetsrichtung, noch wendet euren Rücken in ihre Richtung, sondern wendet euch gen Osten oder Westen. Wendet euch in Richtung Osten oder Westen. Und Abu Ayyub al-Ansari radiallahu ta'ala anhu sagte: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. Das heißt, er sagte, Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, als wir dann nach Großsyrien kamen, fanden wir vor, dass Toiletten in Richtung Qibla gebaut wurden. Wir wandten uns ab und baten Allah, den Erhabenen, um Vergebung. Und das ist ein Hinweis darauf, dass dieser Sahabi radiallahu anhu das auch verstanden hat, dass es ein Verbot ist im Sinne von Haram und nicht nur ein Verbot ist im Sinne von Makruh. Denn er hat Allah subhanahu wa ta'ala und die anderen sogar um Verzeihung gebeten. Um Verzeihung bittet man normalerweise, wenn es sich um etwas Verbotenes handelt, was Haram ist. Dass natürlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wendet euch gen Osten oder Westen, gilt für die Leute in Medina und ihresgleichen. Warum? Weil die Leute in Medina, ihre Gebetsrichtung ist nach Süden. Und deswegen hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, wendet euch nach Osten oder nach Westen. Nach Norden nicht. Warum? Weil dann werden sie ja mit dem Rücken wieder in Richtung Qibla. Und diese Angelegenheit gilt gemäß diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, es ist eine Aussage. Eine Aussage bedeutet in diesem Fall, diese Aussage umfasst alle denkbaren Fälle, die darunter fallen können. Das heißt, die Frage ist, bezieht sich der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam nur auf das Freie, nur draußen? Oder bezieht sich der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch auf den Fall, dass man sich innerhalb des Gebäudes aufhält? Der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat keinen Unterschied gemacht, obwohl er sallallahu alaihi wasallam wusste, dass es Menschen gibt, die zu Hause als auch draußen ihr Geschäft verrichten, innerhalb eines Gebäudes als auch außerhalb, vor einem Kamel als auch hinter einem Kamel und so weiter und so fort, und er hat keinen Unterschied gemacht. Und das weist darauf hin, dass dieses Verbot gilt für außerhalb als auch innerhalb eines Gebäudes. Hier ist eine Thematik in diesem Zusammenhang. Wenn man in folgenden Konflikt kommt, und diese Thematik, auch wenn sie seltsam erscheinen mag, aber es geht hier natürlich um die Thematik an sich, aber vielmehr um das Prinzip, das dahinter liegt, das dieser Angelegenheit zugrunde liegt. Das heißt, das Prinzip ist folgendes. Stell dir vor, du willst dein Geschäft verrichten, im Freien. Und wenn du dich von der Qibla abwendest, es ist windig. Und wenn du dich von der Qibla abwendest, dann, Gott bewahre dich, bekommst du etwas von deinem eigenen Urin ab. Also du machst gegen den Urin, jetzt gegen den Wind, wie man sagt auf Deutsch. Und jetzt, die andere Lösung wäre, dass du in Richtung Qibla dein Geschäft verrichtest, und dann würdest du nicht gegen den Wind, sondern mit dem Wind dein Geschäft verrichten. Jetzt hast du ein Problem. Diese Thematik ist interessant, weil die können wir nämlich lösen mit einer Regel. Und zwar machen wir beide Fälle durch. Wenn ich das in Richtung Qibla mache, dann habe ich eindeutig dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam zuwidergehandelt. Aktiv sogar. Ich habe etwas gemacht, was der Prophet mir verboten hat, sallallahu alaihi wasallam. Wenn ich alle, und natürlich, Alhamdulillah, ich habe mich nicht dreckig gemacht. Wenn ich aber die andere Version wähle, dann habe ich den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit der Qibla eingehalten. Und der Wind war der Grund dafür, dass er mich dreckig gemacht hat. Das heißt, ich habe nicht aktiv dazu beigetragen. Das ist ein Grund, vorzuziehen, zu sagen, dann ist es besser, dass du schmutzig wirst, als dass du dich in Richtung Qibla drehst. Ein zweiter Grund ist eine einfache Regel, sie lautet auf Deutsch übersetzt: Wenn man nur eine von zwei Taten begehen kann, du kannst nur das machen oder so machen, gibt kein, das ist ein theoretischer Fall, ja, weil du sollst daraus lernen, den Grundsatz abzuleiten. Wenn man nur eine von zwei Taten begehen kann, die eine hinterher nicht mehr möglich ist, die andere schon, beginnt man mit derjenigen, die später nicht mehr möglich ist. Du hast zwei Möglichkeiten, aber durch die eine verpasst du eine Angelegenheit und durch die andere kannst du die andere trotzdem noch nachholen. Und auf unseren Fall angewandt, wenn du dein Geschäft verrichtest gegen den Wind, wirst du dreckig, das stimmt. Aber du kannst dich hinterher sauber machen. Aber wenn du dich in Richtung Qibla wendest, dann hast du dieses Verbot begangen und du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Deswegen sind das zwei Argumente zu sagen, dass auch wenn du dreckig wirst, ist besser, als wenn du in Richtung Qibla dein Geschäft verrichtest. Wallahu a'lam. Ebenso, was zur Sunna des Propheten gehört, ist, dass man, während man sein Geschäft verrichtet, seine Geschlechtsteile nur mit der linken Hand berührt. Und es ist nämlich haram, seine Geschlechtsteile mit der rechten Hand zu berühren. Richtigerweise ist es verboten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. Wenn man uriniert, soll man sein Geschlechtsteil nicht mit seiner rechten Hand anfassen und sich auch nicht mit der rechten Hand reinigen. Man soll auch nicht ins Gefäß hineinatmen. Erst einmal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den arabischen Begriff Zakar verwendet. Zakar bedeutet normalerweise das männliche Glied. Die Frage ist erst einmal, gilt das nur für das männliche Glied oder gilt das auch für das weibliche Geschlechtsteil, für die Frau? Das heißt, das, was für den Mann gilt, gilt das auch für die Frau? Die Antwort lautet ja. Aus Qiyas-Gründen gilt grundsätzlich das, was für den Mann gilt, parallel auch für die Frau. Die nächste Sache ist, die wir uns fragen können, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass man sein Geschlechtsteil, während man seine Notdurft verrichtet, nicht mit der rechten Hand anfassen darf, stellt sich die Frage, können wir die umgekehrte Schlussfolgerung aus dem Hadith machen? Wie nennen wir das? Barakallahu fi mafhum al-mukhalafa. Dürfen wir das machen? Können wir dann sagen, ja, okay, wenn wir also nicht unser Geschäft verrichten, dann dürfen wir unsere Geschlechtsteile mit der rechten Hand anfassen. Weil er sagte, du darfst nicht dein Geschlechtsteil anfassen, während du dein Geschäft verrichtest mit der rechten Hand. Und die Frage ist, diese Aussage, hat sie eine einschränkende Bedeutung? Und wir sagen, nein, sie hat keine einschränkende Bedeutung. Und zwar darf man es weder während der Verrichtung der Notdurft machen, noch außerhalb der Verrichtung der Notdurft. Denn diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, während du dein Geschäft verrichtest, auf Arabisch, لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول, während er sein kleines Geschäft verrichtet, ich könnte dich auch fragen, was meinst du, beim Großen darf man dann? Das heißt, während er sein kleines Geschäft verrichtet, während er uriniert, weil wenn er sein großes Geschäft verrichtet, darf er dann? Keiner, also aus dem Bauch heraus, bevor er die Regel erwähnt, keiner würde sagen, ja, da darfst du. Ja? Weil das ist ja erst recht nicht, sagen wir mal. Ja? Weil wenn man sein großes Geschäft verrichtet, das ist klein normalerweise beinhaltet. Okay? Deswegen, diese umgekehrte Schlussfolgerung zieht hier nicht. Warum? Weil es gibt eine Regel, sie lautet, sinngemäß übersetzt, auf Arabisch sagt man, إذا خرج النص مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. Auf Deutsch übersetzt heißt es, wenn eine Aussage gemacht wird, weil sie meistens der Fall ist, dann hat sie keine einschränkende Bedeutung. Wenn eine Aussage gemacht wird, nur deswegen, weil das meistens der Fall ist, dann hat sie keine einschränkende Bedeutung. Das heißt zum Beispiel, normalerweise, wann kommst du auf die Idee, deine Geschäftszeit überhaupt anzufassen? Wann? In den meisten Fällen, das ist, wenn du dein Geschäft verrichtest. Wann sonst? Eine Waschen kann auch sein, aber das kommt nicht so oft vor in anderen Situationen. Aber die Hauptsituation ist, du verrichtest dein kleines oder dein großes Geschäft, weil das kommt täglich vor. Und deswegen, diese Aussage, während du dein Geschäft verrichtest, diese Aussage schränkt jetzt die Regel Al-Hukum nicht ein. Und deswegen, das bedeutet anders ausgedrückt, den Satzteil kannst du auch weglassen und die Regel gilt immer noch. Und das ist eine wichtige Regel, die zeigt, wenn wir sehen, die zeigt sich in mehreren Aspekten wieder. Tayyib, darf man direkt berühren? Nein. Darf man indirekt berühren? Indirekt berühren darf man, weil er hat gesprochen von berühren und wenn man einen Handschuh anhat oder ähnliches, dann hat man nicht direkt berührt. Und es gibt eine Meinung zwischen den Gelehrten, ob das die Regel nur für die Handinnenfläche gilt oder ob diese Regel auch für die Handaußenfläche gilt. Sie gilt nicht für den Unterarm und schon gar nicht für den Oberarm, aber gilt sie auch für die Handaußenfläche? Manche Gelehrte haben das gesagt, sicherheitshalber verrichtet man dann auch dann den Wudu. Denn wie berührt man normalerweise? Man berührt normalerweise mit der Handinnenfläche und nicht mit der Handaußenfläche, aber sicherheitshalber besser, dass man auf Nummer sicher geht, dass man eben auch dann sein Wudu erneuert, das werden wir noch sehen, beziehungsweise, dass man das nicht macht, weil es verboten ist, dass man sein Geschlecht mit der rechten Hand benutzt. Gibt es Ausnahmen zu diesem Verbot? Taban. Es gibt Situationen, in denen es nicht anders geht. Wie zum Beispiel, wenn eine Person, möge uns davor bewahren, und die Menschen, die krank sind, daran erkrankt sind, heilen. Und zwar, wenn man gelähmt ist an seiner rechten Hand, an seiner linken Hand, und seine linke Hand nicht verwenden kann, um sein Geschlechtsteil zu reinigen oder anzufassen, dann, wie gesagt, darf man seine rechte Hand verwenden, denn das ist eine Ausnahmesituation. Und das ist dringend nötig. Wir haben gesprochen über das eigene Geschlechtsteil. Wie sieht es aus mit dem Geschlechtsteil einer anderen Person, Mann zwischen Mann und Frau oder zwischen dem Menschen und einem Kind, zum Beispiel die Mutter, ihrem Kind, wenn sie es reinigt. Der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch hier, er redet zwar von dem eigenen Geschlechtsteil, aber diese Regel ist allgemein und gilt nicht nur für das eigene Geschlechtsteil, sondern auch das Geschlechtsteil anderer, sowohl für die eigene Frau als auch für das eigene Kind und alle anderen. Und es gilt auch für die Gelehrten haben alle Fälle berücksichtigt. Es gilt auch für, wir haben gesprochen über Geschlechtsteile, die intakt sind und die verbunden sind mit dem Körper. Was ist, wenn sie getrennt sind? Wir sagen, die gleiche Regel gilt auch hier, denn auch die Regel, wie wir gesagt haben, wenn eine Aussage gemacht wird, weil sie einfach nur meistens so der Fall ist, dann gilt, dann hat sie keinen einschränkenden Charakter, wie wir gesagt haben. Wir haben jetzt erklärt, dass es verboten ist, dass man mit seiner rechten Hand sein Geschlechtsteil anfasst. Tayyib. Wie soll man dann nach der Notdurft sein Geschlechtsteil reinigen, wenn man es mit der rechten Hand nicht anfassen darf? Und man soll es aber, trotzdem irgendwie reinigen. Und mit der rechten Hand darf man es nicht anfassen, sodass man es dann mit der linken Hand reinigen könnte. Und deswegen sieht man sich vor diesem Problem, wenn es um das männliche Geschlechtsteil geht. Und in diesem Fall haben die Gelehrten gesagt, ganz einfach, man hält das Papier oder den Stein, wenn wir von trockenen Substanzen sprechen, wenn wir von Wasser sprechen, haben wir das ja kein Problem. Ja? Aber wenn wir von trockenen Substanzen sprechen, dann müssen wir unser Geschlechtsteil reinigen. Und wir reinigen es mindestens dreimal. Und wie machen wir das dann? Sobald du den Stein in die rechte Hand nimmst oder das Papier in die rechte Hand nimmst und dich abwischst, hast du dich mit der rechten Hand gereinigt und das ist dir verboten worden. Du musst es mit der linken Hand machen. Und deswegen lautet die Lösung darauf, dass du einfach das Papier oder den Stein in der rechten Hand hältst, aber die Hand nicht bewegst, sondern du hältst dich fest und du nimmst mit der, greifst mit deiner linken Hand dein Geschäftsteil und reinigst ihn dann an diesem Stein oder an diesem Papier. Auf diese Art und Weise hast du weder das Verbot begangen, dass du dein Geschäftsteil mit der rechten Hand berührst, noch dass du dich reinigst mit deiner rechten Hand. Denn At-Tamassuh, das heißt Abreiben, ist erst, wenn man die rechte Hand dabei bewegt hat. Wenn man die rechte Hand nicht dabei bewegt hat, dann hat man auch dieses Verbot nicht umgangen. Eine weitere Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, darauf zu achten, wo man seine Notdurft verrichtet, beziehungsweise wo man seine Notdurft nicht verrichten darf. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns verboten, dass wir unsere Notdurft verrichten auf Wegen, die von den Menschen benutzt werden. Subhanallah, wenn man diese Angelegenheit betrachtet, sieht man, dass der Islam eine Barmherzigkeit ist für einen selbst, was die Reinigung angeht, für die Mitmenschen, mit denen man zusammenlebt, subhanallah, damit niemand, Gott bewahre, in manchen Ländern, wie in den Ländern, wie hier sind, passiert es sogar, dass du, Gott bewahre, nicht in die Fäkalien eines Menschen, sondern in die Fäkalien eines Hundes reintrittst oder ähnliches. Ja? Und all das, subhanallah, hat der Islam eigentlich schon vor 1400 Jahren uns beigebracht, dass wir nicht unsere Geschäfte, weder unsere noch die von Tieren, auf Wegen machen dürfen. Das heißt, wenn wir das nicht dürfen, dann erst recht nicht, dann dürfen wir unsere Tiere sowas machen lassen. Aber die Kuffar, die brauchen erst noch jemand, der ihnen die Gesetze schreibt, damit sie das irgendwann mal anwenden. Und sie brauchen, ganz wichtig, sie brauchen Strafen, die sie aussetzen, damit die Leute sich daran halten, weil die machen das nicht aus moralischen Gründen, sie machen das, weil sie Angst haben zu blechen. Ja. Aber wir als gläubige Menschen, wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sieht, und deswegen fürchten wir uns, so etwas zu machen, denn Allah subhanahu wa ta'ala wird damit nicht zufrieden sein. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verboten. Stell dir vor, du gehst heute auf eine Wiese, und schön grün und alles mögliche, und du legst dich dahin. Plötzlich merkst du, da war wohl jemand anderes vor dir da. Und auch deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns verboten, dass wir in schattigen Plätzen unsere Geschäfte verrichten. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Ittaqul la'anain." قال وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. Seht euch vor den beiden Verfluchenden vor. Was heißt Verfluchende? Gemeint ist, wenn du das machst, wirst du verflucht. Das heißt, sie sind sind Ursache dafür, dass du verflucht wirst. Seht euch vor den beiden Verfluchenden vor. Sie sagten, was sind die beiden Verfluchenden, o Gesandter Allahs? Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, jemand, der seine Notdurft auf den Wegen der Menschen oder in ihren Schatten verrichtet. Und noch schlimmer ist es natürlich, wenn das unter einem Baum geschieht, wo man weiß, dass dort die Menschen sich ausruhen, oder unter einem Baum geschieht, der Früchte trägt. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Menschen dorthin gehen werden und diese Früchte natürlich ernten werden. Und dazu kommt, dass manche Gelehrte gesagt haben, dass die Früchte, wenn sie bewässert werden durch Unreinheit, durch Najasa, dann sind die Früchte ebenfalls Najis, möge Allah uns davor bewahren. Ebenso gehört es zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man nicht zum Abort nimmt, auf dem Dhikr geschrieben ist. Das heißt, dazu gehört natürlich der Koran al-Karim, Hadith-Bücher, Fiqh-Bücher, Tafsir-Bücher, allgemein religiöse Bücher, in denen die Namen Allah subhanahu wa ta'ala vorkommen, seine Eigenschaften, Ayat aus dem Koran, die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. All dies ist, gehört zur Sunna, dass man das nicht zum Abort mitnimmt. Es gibt zwar einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, der ist allerdings daif, der ist also unauthentisch. Dass er sallallahu alaihi wasallam, dass Anas sagte, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Das heißt, er hat seinen Ring abgenommen, wenn er den Abort betreten hat. Aber unabhängig von dieser Überlieferung, das ist eine Art Überlieferung, die an sich unauthentisch ist, allerdings der Inhalt ist sahih. Der Inhalt. Das bedeutet was? Das heißt, wir handeln sehr wohl danach, weil dieser Hadith übereinstimmt mit den Prinzipien unserer Religion. Und wenn es übereinstimmt mit den Prinzipien unserer Religion, dann ist das ein klassisches Beispiel dafür, dass wir sagen, der Inhalt ist authentisch, nicht die Zuschreibung an den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern gemäß den Grundsätzen stimmt dieser Hadith wunderbar überein und deswegen handeln wir danach. Und manche Gelehrte haben deswegen gesagt, dass es sogar haram ist, den Koran al-Karim mit auf die Toilette zu nehmen. Und sie sind der Ansicht, dass es eine Art Erniedrigung ist für den Koran, eine Art Entwürdigung ist für den Koran al-Karim. Und zweifellos ist es eine Art Erniedrigung. Und deswegen haben sie gesagt, soll man solch einen Mushaf nur, Mushaf ist der niedergeschriebene Koran, soll man ihn nur mit auf die Toilette nehmen, wenn man das wirklich dringend braucht, wenn eine Haja, ein Bedarf besteht. Das heißt zum Beispiel, du hast Angst, dass es gestohlen wird und das ist etwas sehr Wertvolles. Warum? Weil dieser Mushaf, du hast zum Beispiel da Sachen, viele Sachen reingeschrieben und Kommentare und Markierungen und es wäre eine große Erschwernis, wenn diese Sache verloren geht. Ansonsten, manche Gelehrte haben gesagt, wenn jemand sich leisten kann, einen neuen Mushaf zu kaufen, soll man ihn draußen lassen, auch wenn er gestohlen wird, man holt sich eben einen neuen. Ich meine, wer wird schon einen Mushaf stehlen in der Regel? Aber es gibt auch andere Dinge, wo Dhikr drin steht und anderes, wo man Angst hat oder es weggeschmissen wird oder ähnliches. Und der Grund dafür ist, Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Das heißt auf Deutsch übersetzt, wer die Scha'air Allahs, ich übersetze gleich, was Scha'air bedeutet, wer die Scha'air Allahs hochhält, das heißt in Ehren hält, so gehört dies zur Gottesfurcht. So rührt dies von der Taqwa her. Scha'air ist der Plural von Sha'ira und kommt vom Wort Sha'ara, auf Arabisch heißt fühlen. Und Sha'ira im Arabischen ist alles, wovon uns Allah subhanahu wa ta'ala das Gefühl gegeben hat, dass es etwas Wertvolles ist in der Religion. Also alles, was in der Religion etwas Wertvolles darstellt, wie zum Beispiel allen voran natürlich der Koran al-Karim, zweifellos, oder die Hadith-Bücher, die Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, oder die Moscheen Allahs und ähnliches, das nennt man als Sha'ira. Und diese Dinge in Ehren zu halten, gehört zur Religion, ist sogar Teil der Gottesfurcht. Und deswegen, und die Qibla, zweifellos, gehört sie zu den Sha'ir. Und deswegen, manche Leute machen einen Fehler, sie sagen, es gibt keinen Beweis dafür, dass man seine Füße nicht in Richtung Qibla ausstrecken darf. Wir sagen, Achi, diese Qibla, sie ist die edelste aller Richtungen, die wir haben. Und das gehört zu den Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat im Koran al-Karim. Und das ist unsere Gebetsrichtung. Und das alles weist darauf hin, noch anderes. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir verboten hat, dass du in diese Richtung dein Geschäft verrichtest und so weiter und so fort. Alles weist deutlich darauf hin, dass es eine besondere Sache ist in der Religion. Und deswegen gehört es zum Respekt, diese Richtung in Ehren zu halten. Und dazu gehört es zum Beispiel, dass man nicht unnötig, wir sagen nicht, dass es haram ist. Dafür brauchen wir einen Beweis. Aber wir sagen, es gehört zu Gottesfurcht und gehört zum Taqwa, dass man solche Sachen in Ehren hält. Und der Koran al-Karim sowieso, dafür brauchen wir uns sicherlich nicht lange unterhalten. So viel zu den Dingen, die während der Notdurft zu beachten sind. Und es gibt auch Dinge, die nach der Notdurft zu beachten sind. Und dazu gehört, liebe Geschwister, das Thema Istijmar und Istinja. Diese beiden Begriffe erst einmal, das sind zwei Formen der Reinigung. Das sind zwei Arten der Reinigung. Wenn man Istijmar und Istinja beides zusammen erwähnt, dann hat das eine Bedeutung, das andere eine andere Bedeutung. Wenn man allerdings Istinja alleine erwähnt, dann kann es beides beinhalten. Das nur vorneweg. Wir werden aber jetzt die Begriffe voneinander, inshallah ta'ala, trennen. Der Begriff Istinja kommt vom arabischen Verb Naja. Und das bedeutet unter anderem abschneiden und trennen. Und deswegen gilt es allgemein darum, dass man sich trennt von der Najasa, von der Unreinheit, von der Fäkalie, vom Urin oder Kot, der den Körper verlassen hat. Und es wird aber grundsätzlich verwendet für die Reinigung mit Wasser. Die zweite Art der Reinigung ist der Istijmar und der kommt vom Begriff Jamrah und Jamrah bedeutet so viel wie Steinchen oder Steinhaufen. Jamrah erinnert euch vielleicht an die Hajj ein bisschen. Und diese zweite Art der Reinigung ist gemeint, dass man sich mit Steinchen oder Ähnlichem reinigt. Das heißt, mit trockenen Substanzen, mit denen man sich reinigen kann. Und so lautet die Definition dieser beiden Begriffe, das, was aus dem After und dem männlichen bzw. weiblichen Geschlechtsteil an Najasa austritt, mit Wasser, Steinen oder Ähnlichem zu entfernen. Das ist eine Definition für beide Begriffe zusammen. Wenn wir das definiert haben, wir haben gesagt, wir reinigen uns dadurch vor dem Urin und den Fäkalien, dann ist es ein, können wir damit automatisch davon ableiten aus der Definition, dass man sich vor anderen Dingen grundsätzlich nicht zu reinigen hat, wie zum Beispiel vor dem Wind. Wenn man Wind fahren lässt, das gilt bei der Mubtadi'a, der Imamiyya, die sagen, dass man sich, wenn man Wind hat fahren lassen aus dem After, dass man auch dadurch sich reinigen muss. Und das ist zweifellos nicht Teil der islamischen Religion. Diese beiden Dinge, diese beiden Formen der Reinigung, Istijmar und Istinja, man hat die Wahl zwischen diesen beiden. Und man hat grundsätzlich beide Möglichkeiten zur Verfügung. Das heißt, es muss nicht erst kein Wasser vorhanden sein, damit ich Istijmar machen darf, sondern ich darf Istijmar machen, auch wenn ich Wasser habe. Das heißt, ich darf mein ganzes Leben lang mich reinigen mit dem Klopapier oder mit Steinen oder mit Ähnlichem. Und ich darf auch mein ganzes Leben lang mich reinigen mit dem Wasser, was zweifellos besser ist, weil die Reinigung mit Wasser gründlicher ist. Womit darf man kein Istijmar machen? Das heißt, womit darf man sich nicht reinigen? Es ist nicht erlaubt, dass man sich mit Kot oder Knochen reinigt. Und so sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, während er die Jinn anspricht, er sagte, لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونَ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, euch, er spricht die Jinn an, euch gehört jeder Knochen, über den Allahs Name ausgerufen worden ist. Wenn er euch in eure Hände fällt, werdet ihr besonders viel Fleisch daran finden. Und aus diesem Hadith können wir etwas Schönes ableiten. Auch hier gibt es manche Leute, die sagen, Gott bewahre, es gibt keinen Beweis, dass man nicht Papier, das beschriftet ist, benutzen darf, auch wenn darauf Dhikr ist. Vom Tafsir oder Fiqh. Oder sagen, das Papier. Gibt es einen Beweis, dass man es nicht darf? Wir sagen, Subhanallah, wenn du keinen Beweis kennst, heißt es nicht, dass es keinen Beweis gibt. Und aus diesem edlen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben wir hier zwei Beispiele, wir haben zwei Sachen erwähnt und in diesem Hadith haben wir einen Beweis dafür erwähnt. Wir haben den Kot erwähnt, ist ja logisch, weil der Kot selbst ist Najis. Macht keinen Sinn, dass man sich mit Najis reinigt. Das macht nur noch mehr Najasa an die entsprechende Stelle. Und die zweite Sache ist mit dem Knochen, denn das ist etwas, das ist die Nahrung unserer Geschwister von den Jinn. Und das ist und mit Nahrung, die wertvoll ist, darf man sich nicht reinigen. Und das ist eine Respekterweisung, wenn das für die Nahrung gilt, dann erst recht für anderes, was noch mehr Respekt verdient, wie zum Beispiel Bücher. Wie dem auch sei, zur Nahrung gehört auch, oder zur Nahrung gehört alles, wie wir gesagt haben, was man verzehren kann, was noch wertvoll ist. Beispiel, um das zu verdeutlichen, zwischen Nahrung, die nicht mehr wertvoll ist, und Nahrung, die noch wertvoll ist. Zum Beispiel, wenn ich eine Orange nehme und ich viertele diese Orange, theoretisch ist es wie ein Stein, man könnte sich damit reinigen. Aber dadurch verunreinigst du die Nahrung und du machst sie ungenießbar und deswegen ist das für dich verboten. Aber angenommen, jemand entfernt die Schale und die Schale einer Mandarine oder die Schale einer Melone oder die Schale einer Orange, das sind zweifellos Nahrungen, die nicht mehr wertvoll sind und diese wiederum dürfte man verwenden. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, Er sagte, inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an yustanja bi rawthin aw bi azmin wa qala innahuma la yutahhiran. Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam es verboten hat, sich mit Kot oder Knochen zu reinigen. Er sagte, sie beide reinigen nicht. Und aus diesem Hadith können wir eine weitere Angelegenheit für die Knochen ableiten. Und zwar, Knochen sind nämlich eine glatte Substanz. Und alles, was glatt ist, reinigt nicht. Und deswegen dürfen wir alles, was in diese Richtung ist, nicht verwenden. Und das Prinzip ist, wie gesagt, dass es nicht reinigt. Und wenn es etwas Glattes ist, wie zum Beispiel Glas oder ähnliches, darf man es nicht verwenden. Wie oft soll man sich reinigen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith von Salman radiallahu anhu, nahana an nastaqbil al-qiblata lighaitin aw bawl aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi 'azm. Salman radiallahu anhu sagte, er hat uns verboten, und das ist natürlich ein Hadith, ein edler Hadith, weil die Juden, sie kamen zu Salman und sie haben zu ihm gesagt, euer Prophet hat euch ja gar nichts ausgelassen, hat ja alles erklärt, egal was, sogar hat euch erklärt, wie man seine Notdurft verrichtet. Und sie wollten den Islam durch das Lächerliche ziehen, weil sie sagen, er hat euch alles beigebracht von A bis Z, hat euch keine Freiheit gelassen. Und dann hat er stolz geantwortet und gesagt, jawohl, so ist es. Er hat uns verboten, uns beim Verrichten der Notdurft in Richtung Qibla zu wenden. Uns mit der rechten nach der Notdurft zu reinigen. Mit weniger als 3 Steinen Istijmar zu machen und Istijmar mit Kot oder Knochen durchzuführen. Und subhanallah, und jede einzelne Angelegenheit, die er erwähnt hat, dahinter stecken Weisheiten, die wir teilweise erwähnt haben, teilweise nicht. Und das weist darauf hin, dass der eine, der Gelehrte, weiß die Weisheiten, die dahinter stecken, und der andere soll wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der Allweise, nichts anordnet, es sei denn, darin steckt eine gewaltige Weisheit. Die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet hat, dass man 3 Steine verwenden soll, die Frage ist, was mit 3 Steinen gemeint? Ist mit 3 Steinen gemeint, dass man wirklich 3 Steine benutzt, oder geht es darum, dass man sich 3-mal abwischt? Und wie zeigt sich diese Thematik? Stell dir mal vor, du hast 2 Steine und du kannst mit einem von diesen beiden Steinen dich 2-mal abwischen. Ist es dann so, als hättest du 3 Steine verwendet? Die Antwort lautet ja. Und zweitens, die Frage ist, geht es um die Anzahl der Steine oder geht es um die Reinigung? Wir sagen, es geht um die Reinigung. Wir sagen, es geht um die Reinigung. Aber trotzdem, warum hat dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt 3 Steine? Weil normalerweise kann man sich nicht reinigen, es sei denn, man verwendet 3 Steine. Und der Beweis für diese beiden Aussagen ist der folgende Hadith von Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Er sagte, kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li hajatihi faqala iltamis li 3 ahjar. Abdullah ibn Mas'ud sagte dann, fa'ataytuhu bi hajarayn wa rawthatin fa akhadha al-hajarayn wa alqa ar-rawtha wa qala innaha riks. Ibn Mas'ud sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ging hinaus, um seine Notdurft zu verrichten. Da sagte er, suche mir 3 Steine. Da brachte ich ihm 2 Steine und ein Stück Dung, ein getrockneter Kot. Er nahm dann die beiden Steine und warf das Stück Dung weg und sagte, es ist Najis. Es ist unrein. Aus diesem Hadith können wir entnehmen, dass man mit 2 Steinen sich auch reinigen kann. Manche Gelehrte haben gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwar nur 2 Steine verwendet hat, aber er hat einen von beiden 2-mal verwendet. Wir sagen, diese Möglichkeit besteht. Und das wäre ein Beweis dafür, dass man auch 2 Steine verwenden kann und einen von beiden 2-mal verwendet. Und das wäre ein Hinweis, dass es sehr wohl um die Zahl 3 geht. Wir sagen, die zweite Art, diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verstehen, ist, dass er 2 Steine verwendet hat und keinen dritten. Und dass man sich auch mit 2 Steinen reinigen kann, wenn das zur Reinheit führt. Und es gibt eine Regel, sie lautet auf Arabisch, إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. Das heißt, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht für beide Ansichten, dann kann man diesen Hadith, dann kann keine von zwei Gruppen von Gelehrten den Hadith anwenden gegen den anderen. Also wenn man einen Hadith so verstehen kann und so verstehen kann, dann kannst du nicht den Hadith verwenden als Argument gegen die andere Gruppe. Wir sagen aber, wir können den Hadith trotzdem verwenden. Denn die offensichtliche Bedeutung des Hadithes ist, dass er zwei verwendet hat. Und diese Ansicht ist stärker, was diesen Hadith angeht, als zu sagen, dass er nur zwei Steine verwendet, aber ein, zweimal verwendet. Weil das steht nicht im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam drin. Und wenn man sagt, dass man grundsätzlich drei zu verwenden hat und er es hier nur gemacht hat, weil nur zwei Steine da waren, dann ist es auch eine gute Art, diese Hadithe zusammenzuführen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er etwas sagt zu den Leuten, etwas anderes macht, er sagte den Leuten drei Steine, er selbst hat aber zwei verwendet, dann gilt eine Regel, sie lautet, dass das, was er gesagt hat, Vorrang hat gegenüber das, was er getan hat. Denn wie gesagt, Ibn Mas'ud hätte ihm bestimmt nicht zwei Steine und ein Stück Dung gebracht, wenn er einen dritten Stein gefunden hätte. Ja, in der Wüste, manchmal es gibt Sandwüsten, es gibt Steinwüsten. In Sandwüsten findest du weit und breit manchmal keinen Stein. Und deswegen ist es am besten, am stärksten, dass man drei verwenden muss. Wallahu ta'ala a'lam. Ebenso ist es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man den Istijmar immer mit ungerader Zahl durchführt. Das heißt also, wenn man nach drei Malen merkt, dass immer noch Unreinheit ist, vorhanden ist, Najasa vorhanden ist, dass man dann ein viertes und fünftes Mal benutzt. Und wenn noch im fünften Mal noch was vorhanden ist, dass man nicht nur ein sechstes Mal, sondern auch ein siebtes Mal sich reinigt. Das ist eine Sunna, weil der Prophet sagte, man istijmara falyutir, wer Istijmar macht, soll es mit ungerader Anzahl machen. Und die meisten Gelehrten haben unter Istijmar hier verstanden, im Gegensatz von Imam Malik, rahimahullah, dass hiermit die Reinigung nach der Notdurft mit trockenen Materialien gemeint ist. Wie sieht es aus, wenn man Istijmar macht, darf man Istijmar auch nach dem Austritt von Madi und Wadi machen? Madi ist die Vorsamenflüssigkeit. Das heißt, die Flüssigkeit, die aus dem männlichen Glied oder weiblichen Geschlechtsteil austritt, bevor der eigentlichen Ejakulation. Und Wadi ist der Nachtropfen, nachdem man sein kleines Geschäft verrichtet. Das ist auch Najis. Darf man bei diesen Dingen auch Istijmar machen? Die meisten Gelehrten haben das erlaubt. Und sie stützen sich auf ein Qiyas und sagen, genauso wie es in Bezug auf Urin und Kot erlaubt ist, spricht nichts dagegen, das auch auf Madi und anderem anzuwenden. Allah weiß am besten Bescheid. Aber gemeint ist die Stelle, wo es austritt. Das heißt also, beim männlichen Glied, wenn der Urin den Bereich der Eichel verlassen hat, dann nein, dann darf man da kein Istijmar mehr machen, sondern muss Wasser benutzen. Und das gleiche gilt ähnlich parallel zu Verrichten des großen Geschäftes. Und nachdem wir uns gereinigt haben, sollten wir wissen, dass es wichtig ist, dass man das auch sehr gründlich macht. Denn sich nicht zu reinigen, liebe Geschwister, ist eine, Gott bewahre, eine der großen Sünden und nicht eine der kleinen Sünden. Und so berichtet uns Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging an einer Mauer in Medina oder Mekka vorbei. Und ich stelle das mit Hadith auf Arabisch vor, die manche Geschwister sprechen auch Arabisch. مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. Ibn Abbas berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal an einer Mauer in Medina oder Mekka vorbeiging und dort den Schrei zweier Menschen hörte, die in ihren Gräbern bestraft werden. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie werden beide bestraft. Wofür sie bestraft werden, war aber nichts Schwerwiegendes. Dann sagte er doch, der eine von beiden schützte sich nicht vor dem Urin, der andere pflegte Namima zu machen. Namima bedeutet laut Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, die Worte von manchen Menschen anderen mitzuteilen, wodurch man Unheil wie Zwietracht verursacht. Es ist offensichtlich, dass wenn man sich nicht reinigt, dass dadurch die Kleidung oder der Körper unrein bleibt und dass deswegen die Gültigkeit des Gebetes in Frage gestellt ist und deswegen sieht man die Schwere dieser Tat, möge uns davor bewahren. Die vorletzte Thematik in Bezug auf das Verrichten der Notdurft ist, was ist mit dem Istinja, wenn man ihn nach dem Wudu erst vollzieht? In der Regel, wenn man sein Geschäft verrichtet hat, reinigt man sich danach. Und nachdem man sich gereinigt hat, macht man den Wudu, vollzieht man die Gebetswaschung und danach verrichtet man ein Salah. Das ist die normale Reihenfolge. Aber was ist, wenn man die Reihenfolge durcheinander schmeißt und nach dem Verrichten der Notdurft zuerst den Wudu vollzieht und danach erst Istinja macht, danach erst sich reinigt? Ist dann der Wudu gültig oder ist der Wudu nicht gültig? Richtigerweise, wenn man den Wudu vollzogen hat auf die vorgeschriebene Art und Weise, ist der Wudu gültig. Das heißt, wenn du dein großes oder dein kleines Geschäft verrichtet hast und danach du machst erst Wudu und hinterher erst reinigst du dich, ohne natürlich dabei den Wudu wieder ungültig zu machen, das heißt, du darfst natürlich deine Geschäftszeile nicht dadurch berühren, dadurch bleibt dein Wudu gültig und er war auch vorher gültig. Es kann also sein, dass jemand seine kleine Notdurft verrichtet und dann macht er Wudu und danach erst kippt er Wasser über sein Geschäftszeil, um sich zu reinigen. Und er darf damit ein Gebet verrichten. Das ist die richtigere Ansicht unter den Gelehrten. Allah weiß am besten Bescheid. Nachdem man fertig ist mit dem Verrichten der Notdurft, verlässt man den Ort, den Abort mit dem rechten Fuß und sagt dabei Rufranak. Und Rufranak bedeutet sinngemäß übersetzt, ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung. Und ebenfalls gibt es einen anderen Hadith, der überliefert ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, den wir erwähnen, damit wir ihn nicht umsetzen als eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil diese Überlieferung ist auch da'if, das heißt, sie ist nicht authentisch. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat nach dem Verrichten der Notdurft, Alhamdulillah, alladhi adhaba anni al-adha wa afani, das heißt, alles lobe gebührt Allah, der das Übel von mir genommen hat und mir Wohlbefinden geschenkt hat. Diesen Hadith, wie gesagt, er ist nicht authentisch. Aber wenn jemand in diesen Hadith doch spricht, weil er Allah subhanahu wa ta'ala danken möchte, ohne das regelmäßig zu machen, dann ist es an sich kein Problem, weil es ein Dua ist, der an sich in Ordnung ist, wie der andere Dua, den man selbst erfindet und der inhaltlich in Ordnung ist. Aber man darf es nicht machen als eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum haben wir gesagt, dass man den Abort mit dem linken Fuß, mit dem rechten Fuß verlassen soll und auch soll man natürlich noch mit dem linken Fuß betreten? Weil Anas radiallahu anhu gesagt hat, من السنة إذا دخل المسجد أن تبدأ إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. Zur Sunna gehört es, die Moschee mit dem rechten Fuß zu betreten und mit dem linken zu verlassen. Und das weist darauf hin, dass wenn man etwas wenn man die Moschee betritt, dass man den rechten Fuß macht und den linken Fuß das verlässt. Und bei der Toilette, ist ein Ort der Unreinheit im Vergleich zur Moschee. Die Moschee ist ein Ort der Reinheit und dementsprechend soll man seine, wenn man die Toilette betritt, mit dem linken Fuß betreten, wenn man sie verlässt, mit dem rechten Fuß betreten. Ebenso ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden, dass Aisha sagte, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويحب التيامن في جميع أموره. Der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم liebte es stets mit rechts zu beginnen. Er nahm mit rechts und gab mit rechts. Er liebte es bei allem mit rechts zu beginnen. Und dies gilt auch für die Kleidung. Man beginnt mit der rechten Körperhälfte. Auch beim Anziehen der Schuhe ist es Sunna, dass man erst mit dem rechten Schuh beginnt und danach erst mit dem linken Schuh. Und beim Ausziehen genau umgekehrt. Man beginnt mit dem linken Fuß und danach mit dem rechten. Und das ist eine Sunna, die können wir täglich mehrmals pro Tag umsetzen. Und es ist schade, wenn man solche Sachen vergisst. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, إِذَنْ تَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلُهُمَا تَنْعَلْ وَآخِرَهُمَا تَنْزَعْ. Er sagte, Abu Huraira berichtet, er sagte, wenn ihr eure Schuhe anzieht, dann beginnt mit rechts und wenn ihr sie auszieht, dann beginnt mit links. Der rechte Schuh wird zuerst angezogen, aber zuletzt ausgezogen. Hier ist auch eine interessante Thematik, bei der es auch wieder um einen Grundsatz geht. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass wenn wir verlassen des Hauses zur Moschee, wenn wir das Haus verlassen, das Haus zweifellos besser als das Freie. Denn das Freie draußen befinden sich die Märkte, befinden sich die Orte, nicht so edel sind wie das eigene Zuhause. Und deswegen, man verlässt das Haus mit dem linken Fuß, und betritt sein Haus mit dem rechten Fuß. Die Frage ist jetzt, was ist, wenn man sein Haus verlässt, um zur Moschee zu gehen? Soll man dann mit dem linken Fuß sein Haus verlassen oder soll man mit dem rechten Fuß sein Haus verlassen? Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass man beim Verlassen des Hauses zur Moschee die Türschwelle zuerst mit dem rechten Fuß überschreitet, denn sie betrachten das Ziel und nicht die gegenwärtige Situation, in der man sich befindet. Draußen und drinnen. Nicht das betrachten sie, sondern wo man hingeht. Die gegenwärtige Situation zu betrachten ist aber stärker. Denn erstens, man hält an den Grundsätzen fest, die wir gerade eben gelernt haben. Zweitens, die rechte Seite durch die Situation, in der man sich gerade befindet, zu schätzen, ist höherwertiger als das Ziel zu beachten. Denn ich befinde mich gerade in der jeweiligen Situation und jetzt gerade beachte ich, schätze ich die rechte Seite höher ein als die linke und nicht betrachte ich dabei das Ziel, was erst viel später erreicht wird. Drittens, aus der anderen Ansicht ergibt sich, dass man zuerst den rechten Schuh auszieht, wenn man die Schuhe auszieht, um in die Moschee zu gehen. Stell dir vor, du stehst vor der Moschee und möchtest jetzt die Schuhe ausziehen, um in die Moschee reinzugehen. Dann müsstest du, wenn du das Ziel betrachtest, deinen Schuh erstmal rechts ausziehen und dann erst links ausziehen. Und das ist eindeutig ein Widerspruch zum Hadith des Propheten, der von Anas überliefert worden ist. Er hat gesagt, du sollst deinen Schuh erstmal den linken ausziehen und den rechten ausziehen. Und das zeigt eben, dass die gegenwärtige Situation zu beachten Vorrang hat gegenüber des Ziels. Zeit ist eingetroffen. Ne? Na, an dieser Stelle beenden wir auch, liebe Geschwister, mit dem eigentlichen Unterricht. Und inshallah ta'ala werden wir beim nächsten Mal dann die Fitra-Handlungen betrachten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das ist ja ein Kathira.